Kundgabennummer 7225 vom 9.12.1958. Ich werde euch die Tage verkürzen. Die Frist verkürzt sich immer mehr, die euch noch bis zum Ende zugebilligt ist. Gemäß meiner Verheißung, ich werde die Tage verkürzen um der meinen Willen, dass sie nicht vor dem die Knie zu beugen gezwungen sind, der mir bis zum Ende als Feind und Widersacher gegenübersteht. Denn er wird euch noch übel zusetzen, und ihr werdet noch viel Kraft benötigen zum Widerstand. Und dennoch brauchet ihr die Zeit nicht zu fürchten, und ob er noch so drohend vorgeht gegen euch. Er wird das Ziel nicht erreichen, denn die meinen schütze ich davor, dass sie in seine Hände fallen. Doch sie selbst werden mir für jeden Tag dankbar sein, der ohne seinen Einfluss vergeht, wo sie mir auch ewig danken werden, wenn ich seinem Treiben ein Ende setze und ihn aufs Neue in Ketten legen werde. Die Zeit bis zum Ende wird für euch sein wie ein Traum. So schnell wird sie vergehen, oft wohl beängstigend, doch dann auch wieder schemenartig, weil ihr ein Herr lichtvoller Geistwesen um euch habt, die euch schützen und alles so lenken werden, dass es immer für euch wird erträglich sein. Dennoch ist große Vorsicht geboten, denn er ist voller teuflischer Gesinnung, weil es zum Ende geht. Was ihr nicht für möglich haltet, das wird noch geschehen durch seinen Einfluss. Denn er hat viele willige Menschen in der Welt, die ihm zu Diensten sind und die darum auch gegen euch vorgehen werden auf seinen Antrieb hin. Doch fürchtet nicht, die euren Leib töten, aber eure Seele nicht töten können. Fürchtet überhaupt nicht die Gefahr, denn ich bin bei euch und ich sichere euch meinen Schutz zu. Und was nun auch kommt, ihr werdet es zu ertragen vermögen, weil ich euch die Kraft gebe, weil ich alles so füge, dass es euch nicht allzu schwer trifft, dass ihr besteht und als Sieger hervorgehen werdet aus dem Kampf wider ihn. Ein Kampf aber wird es bleiben. Das kündige ich euch immer wieder an, damit ihr euch nicht von mir entfernet, damit ihr stets mehr euch mir anschließet und in meiner Nähe auch unangreifbar bleibt für den Feind. Und wer sich so fest an mich anschließet, dass er ständig meine Gegenwart fühlt, der brauchet nichts mehr zu fürchten, denn er ist ihm überlegen durch die Kraft, die er ständig von mir empfängt. Die Zeit geht dem Ende zu, und immer rascher werden die Tage verfliegen, was euch auch immer deutlicher zum Bewusstsein kommt. Aber dann wisset ihr auch, dass ihr zu den meinen gehört, denen ich die Tage verkürzen werde, um eurer selbst willen. Lasset euch immer öfter ansprechen von mir. Werdet nicht lau und träge in eurer Arbeit für mich und mein Reich, denn ihr schöpfet viel Kraft aus dieser. Ihr empfanget, wie ihr austeilet. Und es ist noch viel geistige Nahrung auszuteilen nötig, auf das Kraft zuströme allen, die solche begehren und durch mein Wort entgegennehmen wollen. Darum sollt ihr unentwegt tätig sein, ihr, meine Weinbergsarbeiter auf Erden, und immer wissen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Ihr sollt die Worte ernst nehmen. Ich werde die Tage verkürzen um der Auserwählten willen. Schneller als ihr es glaubt, ist das Ende da. Und für die Zeit zuvor solltet ihr alle euch wappnen und euch mir und meinem Schutz empfehlen. Und das Ende wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die ich nicht schlafen finde, die werde ich holen hinweg von der Stätte des Satans. Und alles Leid wird für sie zu Ende sein. Amen.